Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Tobi. Nee. Nein. Nee. Ja, ist schon alles so drin. Ja. Ja. Aber mit mir. Aber mit dem Map. Genau. Genau. Der Tobi ist entschuldigt. Jetzt leider auch, oder glücklicherweise, je nachdem aus welcher Perspektive, eine Weile. Glücklicherweise für ihn und seine Familie, weil er hat am Sonntag Familienzuwachs bekommen und ist jetzt in der verdienten Babypause. Ja. Ja. Und viel Spaß. Viel Spaß und schlaf dich aus. Die Hörer werden dich bestimmt, Hörerinnen werden dich bestimmt vermissen, aber ich denke, Anfang nächsten Jahres kann man dann wieder mit Tobi rechnen. Ja. Ja. Gut, bis dahin müsst ihr Vorleben nehmen mit uns beiden und immerhin ist Marcel noch da und kann uns die Folgennummer erklären. Ah, wir haben die 191 und da habe ich mal wieder was Schönes rausgesucht. Nämlich, da gibt es ein Kabel mit diesem Stichwort. Okay. Wenn die also ein Cable oder also ein diplomatisches Kabel oder ein physikalisches Kabel? Ein physikalisches Kabel. Ah. Ein physikalisches Kabel ohne Netzwerkverbindung. Kriege ich keine Informationen zu diesem physikalischen Kabel. Hättest du mal ein Kabel? Tja, an diesem Telefon. Was meinen jetzt? Ja. Das muss ich gucken. Ölflex Classic 191. Ölflex Classic 191. Ein Lappkabel. Ein Klappkabel? Ein Lapp. Lapp ist wohl ein Kabelhersteller. Ah. Es ist keine Ölleitung. Keine Ölleitung. Sondern eine Steuerleitung. Aber warum geölt. Es Oilflex oder Ölflex heißt, kann ich jetzt leider nicht rauskriegen. Ja, vielleicht weil das ist das Internet geölt. Keine Ahnung. Aber es tut nur mein Internet nicht, hoffe ich. Ja, also hier sieht alles noch ganz gut aus, soweit. Das genau, also gut. Falls ihr euch über Ölflex-Kabel informieren wollt, ja. Die 191 ist es. Genau, wir sind eure erste Quelle für Ölflex-Kabel-News. Ja, genau. Ja. Meterware. Meterware, ja. Das ist mir sehr, zu Meter. Meterware ist ein sehr schöner Begriff, finde ich. Ja. So wie Kurzwaren. Kurzwaren finde ich auch schön. Da habe ich nie verstanden, was Kurzwaren sind. Die sind so Nähkrams. Aber warum? Warum? Vielleicht im Gegensatz zur Meterware. Verstehe. Der Stoff ist die Meterware und die kurze Ware ist dann... Also einen Faden kauft man irgendwie in Untermeter oder was? Nee. Es gibt ja auch keine Langware, oder? Nee. Vielleicht nicht. Vielleicht aber, schon. Aber Weichware. Ja. Es gibt Mangelware, mit der bügelt man. Ja. Schickt uns eure Warenideen. Genau. Ja. Schickt uns eure abgestandenen schlechten Witze. Wir verwerten die. Genau. Und leider ist es nicht deaktivierbar. Leider ist dieses Feature nicht deaktivierbar. Aber wie auch iMessage-Schlange. Ja. Weil es gab ja lange das Problem, du hattest irgendwie ein iPhone und hattest iMessage genutzt und wenn du das tust, dann übernehmen die ja quasi deine SMS und deine iMessage sinnvollerweise. Also wenn man dir an dein Telefon, an deine Telefonnummer eine Nachricht schreibt mit iMessage, dann läuft das erstmal über Apple und geht dann nicht mehr über SMS, weil das Telefon auf der anderen Seite weiß, der hat einen iMessage-Account, dann schicke ich das doch per iMessage statt SMS. So. Und dann wird das halt oben blau, wie man das kennt, und kostet nichts und läuft alles über Apple. So. Jetzt ist da natürlich ein Haken an dieser Geschichte, wo bei Apple niemand dran gedacht hat, nämlich es gibt tatsächlich Menschen, die switchen weg von Apple. Das ist für Apple relativ schwer vorstellbar, aber passiert. Und dann sind dann diese armen Menschen mit Android-Handy und sagen ihren iPhone-Freunden, ich habe jetzt ein Android-Handy oder sagen auch nichts. Und die iPhone-Freunde merken das ja nicht, weil die schicken weiterhin an diese Telefonnummer per iMessage Nachrichten, die aber nicht mehr ankommen, weil auf Android das nicht gibt. Und denken, ich habe es geschickt, aber es kommt nichts an. Ja, ich meine, Apple könnte ja auch sagen, jetzt ist schon so lange nichts mehr angekommen. Vielleicht probiere ich doch mal SMS aus. Naja, also das ist ja irgendwie, wenn sie keine, obwohl, das könnten sie eigentlich überprüfen. Ja, ist halt die Frage, ja, stimmt eigentlich, könnten sie machen. Nun ja, da sind sie aber auch nicht drauf gekommen. Aber jetzt, ganz neu, seit gestern, glaube ich, oder vorgestern, gibt es tatsächlich eine Webseite, wo du deine Telefonnummer von iMessage abmelden kannst, ohne dass du ein iPhone hast. Wenn du ein iPhone hast, kannst du das ja irgendwie machen, indem du das Häkchen wegmachst. Aber wenn du jetzt schon umgestiegen bist und kein iPhone mehr hast, dann kannst du das jetzt über eine Webseite machen. Ich habe jetzt noch eine böse Frage. Ja. Was passiert eigentlich, wenn du jetzt ein iPhone hast? Ja. Total cool. Und dann denkst du dir, ah, Telefon brauche ich nicht mehr, meldest dein iPhone ab. Ja. Die Telefonnummer geht in den großen Telefonnummerpool und irgendwann denke ich mir, oh ja, geil, ich bräuchte jetzt auch mal ein Handy, ich hole mir ein neues Handy und krieg deine Nummer. Ja, dann kriegst du meine iMessage-Nachrichten, wenn ich es nicht abgemeldet habe. Cool. Ja. Und wenn ich ein Android habe, dann kriege ich deine iMessage-Nachrichten nicht. Ja. Merke aber nicht, warum mir die Leute keine SMS schicken können. Das ist richtig. Aber all diese Fälle sind jetzt abgedeckt. Man kann seine Telefonnummer... Sorry. Ich kaufe mir ein Android-Phone, kriege irgendeine Nummer und dann muss ich auf die Idee kommen, dass ich mich bei Apple einlogge und die Nummer da eingebe? Natürlich. Nun ja, aber... Das Ganze funktioniert dann über eine SMS, die man dann an das Handy bekommt, wo man einen Freischaltcode bekommt, die man auf der Webseite wieder eingibt. man bekommt die SMS. Man kriegt die SMS tatsächlich. wenn man ein bisschen zynischer wäre als ich, dann könnte man sagen, ja, Apple ist jetzt auch gerade gestern, also kurz nachdem sie diese Seite online gestellt worden, hat der Richter die Klage angenommen von den Menschen, die klagen, weil ihnen ihre SMS entgehen, wegen diesem Apple-Feature. Da könnte man jetzt auch vermuten, dass das miteinander zu tun hat, dass Apple sich da etwas gedrängt gefühlt hat, das jetzt dann doch mal irgendwie tatsächlich freizuschalten. Also da ich annehme, dass viele von den Hörern iPhones haben, sagt es euren Freunden, die keins haben. Ja. Oder falls ihr keins habt. Ja, oder falls ihr einen Switcher in eurer Bekanntschaft habt, der jetzt auf Android geswitcht ist und der eure Nachrichten nicht mehr beantwortet, vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht auch an was anderem, aber weiß man ja nicht. Ja, also mir geht es sowieso so, wenn ich länger jemandem keine SMS mehr geschickt habe, dadurch durch diese Obfuskation von Apple, dass es halt den Namen anzeigt statt der Nummer, an die ich das schicke, habe ich dann auch immer ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich SMS raussende. Ja. Nee, das ist alles nicht schön. Und persistierendes Problem, also wieder toll und lustig. Ich habe mein iPhone 6. Schick meiner Freundin eine SMS, plötzlich neuer Chat. Ach Gott, ja. Jetzt hat sie ihr iPhone endlich bekommen, schickt mir eine SMS, wieder neuer Chat. Yes. Ja, es müsste diesen Button geben für Merge this chat with the other chat. So. Ja. So wie man irgendwie Kontakte mergen kann, sollte man auch Nachrichten-Chats irgendwie mergen können. Ach Gott. Ja. Und iMessage auf meinem Computer funktioniert immer noch nicht. Yay. Ja. Auf meinem schon. Das ist gut. Ich habe nur gerade festgestellt, also letzte Woche, um genau zu sein, dass ich bin von den Seeds hoch migriert auf 10.10 und deswegen ist bei mir jetzt automatisch dieses Häkchen an mit lad doch alle Developer-Versionen runter. Ah. Und der hat über Nacht halt schon mal 10.10.1 installiert. Okay. Interessant. Ja. Hast du eigentlich jetzt schon mal einen Anruf an deinem Mac angenommen? Weil bei mir passiert es immer so, es klingelt. Ich habe das während dem Seed mal gemacht, ja. Dann fängt der Mac an zu klingeln und dann bin ich total verwirrt, weil eigentlich will ich über Kopfhörer telefonieren und die hängen noch am Handy und ich schaff's nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Wie ist es denn? Es ist halt, also, ja, es ist halt so ein bisschen wie Skype. Es ist halt im Wesentlichen FaceTime. So, also. Genau, und die Anrufe, wenn ich sie nicht annehme, landen dann auch irgendwie in FaceTime. Ja. Aber es geht kein Video an, oder? Nee. Das ist einfach nur ein Telefonanruf. Es hat FaceTime-Audio im Prinzip. So, und ja, klappt. Na gut. Wollen wir vielleicht gleich bei Apple bleiben? Oder? Ja, machen wir. Ja. Ich habe ja viel spekuliert über WatchKit. Ja. Und dabei hat Apple eigentlich schon alles in seine Pressemitteilung reingeschrieben, was ich sehr, sehr lustig fand. Ja, also man sollte diese Pressemeldungen tatsächlich auch lesen, auch wenn es anstrengend ist. Ja. Apple hat ein Statement zu WatchKit abgegeben, schon länger. Ja, September, Anfang September. Was es denn kann. Ja. Und meine Vorfreude auf die Apple Watch ist von 150% auf ungefähr 10% gesunken. So sehr gleich. Hey, denn was wir wohl bekommen werden im nächsten Jahr, wenn die Apple Watch kommt, ist ein iPhone 1. Nämlich ein paar vorinstallierte Apps, nein, nicht eins, sondern iPhone 1.2 oder was das war, wo man sich Bookmarks auf Webseiten auf das Handy laden konnte. Apple Watch Kit wird wohl nur Glances können und weiß nicht, wie die anderen heißen. Notification, Actionable Notifications genau. Oder so. Heißt, ich krieg Push-Notifications durchgestellt auf mein Handy. Und Glances ist wohl so eine Art Favoritenbar, wo ein bisschen was angezeigt werden kann, vielleicht ein Bild und vielleicht noch ein Button dazu. Ja. Also die Notifications sind schon so wie auf iOS, das heißt, du kannst da auch jetzt inline gleich reagieren. Durch Knopfdruck. Ich glaube nicht, dass du was reintippen kannst, aber das wird sich zeigen. Und das im Wesentlichen ist halt so das Äquivalent zu der Suite Solution, wie sie damals hieß, fürs iPhone, nämlich so ein bisschen Widgets. Genau, das heißt, wir werden erstmal eine Apple Watch bekommen mit Widgets und den vorinstallierten Apps. Und im Laufe des Jahres soll dann wohl ein vernünftiges SDK vorgestellt werden, wo man dann Apps machen kann. Ja, also da steht auch schon Full Native Apps. Ich würde mal vermuten, dass das zur WWDC halt dann ist. Ja. Und dann, ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen noch mehr für die Apple Watch erwärmt, wegen HealthKit Lauftracking, aber irgendwie bin ich jetzt schon ein bisschen traurig. Ja. Das, also ich kann es verstehen, dass sie das machen, ist wahrscheinlich auch der sicherere Weg und der sinnvolle Weg. Und irgendwann werden wir glücklich sein darüber, weil sonst jetzt die Leute lauter Apps entwickeln für ein Gerät, was noch gar nicht da ist und sie wissen gar nicht, wie sich's anfühlt. Ja. Also es wird erstmal so eine Art iPod sein. Ja. Das wird eine nicht ganz so Smartwatch. Nee, nicht ganz so Smartwatch, sondern Apple weiß schon, was für dich gut ist, Watch. Ja. Und was du brauchst, Watch. Ja. Nur gut. Immerhin haben sie angekündigt, dass es auch richtige Apps drauf geben wird. Ja. Und das ist ja auch schon mal was wert. Vielleicht gibt's ja dann tatsächlich doch noch einen extra Apple Watch App Store. Ein extra Apple Watch App Store. Ja, aber das klang schon bislang raus. Das geht nur mit. Stimmt. Mit iOS Apps, also iPhone und iPad Apps, dass die auf der Uhr laufen. Aber vielleicht lag das genau daran, dass eben momentan nur so ein kleines Fensterchen aufgemacht wird. Naja, wir werden auf der WWDC vermutlich mehr erfahren. Ja, und dann habe ich halt die Befürchtung, okay, vielleicht kommt dann halt auch der Stunt von Apple. Weiß ich nicht, ich glaube, beim iPad haben sie es fast so gemacht. Eigentlich kann die Uhr das noch gar nicht. Wir bringen dann mal nach einem halben Jahr ein Modell raus, was dann vernünftige Apps unterstützt. Also ich bin mir gerade sehr unsicher, wann ich da zuschlagen soll. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Nun ja, wir warten ab. Ja. Gut, wo machen wir denn weiter? Machen wir einfach im chronologisch weiter. Ich wollte kurz erwähnen, dass nach der verlorenen Wahl Obama jetzt irgendwie seinen Mut wiederentdeckt hat. Naja. Das fühlt sich so an. Obama ist jetzt in der Phase der leck mich doch am Arsch Präsidentschaftsphase. Ja, der Fachbegriff, der etwas schlechte Fachbegriff dafür ist Lame Duck. So. Ja, wobei das ja schon sehr wertend ist. Ja. Also das sind die letzten zwei Jahre einer amerikanischen Präsidentschaft. Nach 6 Jahren Präsidentschaft. Du kannst nicht wiedergewählt werden. Ja. Und in der Phase machen Präsidenten meistens etwas ziemlich Mutiges und befördern irgendwelche Leute. Ja, sie arbeiten an der eigenen Legacy, wie es so schön heißt. Ja, genau. Also er hat jetzt sich für Netzneutralität ausgesprochen. Und zwar irgendwie so relativ ausführlich und mit vielen ganz soweit ganz sinnvollen Punkten. Ja, also im Prinzip ist es so das, was man gerne lesen möchte. Das Gute daran jetzt ist, dass er ja damit jetzt nicht durch den Senat oder durchs Haus durch muss. Mhm. Was nämlich reichlich sinnlos wäre, weil da ist jetzt alles mit Republikanern voll und er hat sowieso nichts mehr zu melden. Sondern es geht jetzt nur im Wesentlichen darum, die FCC zu beeinflussen. Und die hat da Entscheidungshoheit. Und deswegen bringt es vielleicht sogar ein bisschen was. Mhm. Ja. Deswegen, ja, muss man gar nicht schlecht finden im Prinzip. Ja, ich bin gespannt, was Obama noch in petto hat. Ja, mal sehen, vielleicht reißt er noch was. Und vor allem bin ich sehr gespannt auf 2016. Mhm. Wenn wir dann wieder einen Republikaner vor die Nase gesetzt kriegen. Ja, das wird, also ich weiß nicht, es wird spannend. Ob. Okay, das sei jetzt, über das uns sei jetzt passieren aus, gerade Dinge. Das sah jetzt aus, du zuckst dir gerade so am Bart und das Bettgeräusch passte gut dazu. Ja, nein, ich war nur irritiert, dass ja. Also über uns ist ein Hotel und wir hören gerade relativ eindeutige Geräusche von oben. Ja, ein Trampolinspringer. Zwei Trampolinspringer vermutlich zusammen. Ja. Ja, ja. Gut. Obama ist jetzt für Netzneutralität. Das sei nur am Rande vermerkt. Ja. Ja. Demnächst schließt er noch Guantanamo. Mal sehen, mal sehen. Oder es gibt Internet. Nee, lassen wir das. Das war jetzt ein Echo, oder? Ja, das war ein Echo. Und das war aber nicht von Amazon. Oh, schlechte Überleitung. Ja, ich wollte mal kurz über Amazon Echo noch reden mit dir. Was ist das denn überhaupt? Ich hatte ja, das ist ein bisschen unklar. Ein Zeitkapsel-Container gesehen. Also es ja. Sah aus wie ein Zeitkapsel-Container. Also es ist so ein bisschen so ein schwarzer Zylinder, den man sich zu Hause hinstellt. Und Play Music by Bruno Mars. Genau. Das kann der. Das kann der. Kann Musik von Bruno Mars spielen. Also in erster Linie ist das mal ein Lautsprecher, okay. Mit dem du quasi Musik hören kannst. In zweiter und vielleicht auch wichtigerer Linie ist da Siri eingebaut. Ja, also jetzt nicht Siri, aber Alexa. Alexa heißt sie, okay. Und du kannst ja dann so sagen wie hier, play mal Music by Bruno Mars oder wie ist denn das Wetter und der ganze Kram. Und hast halt im Gegensatz zu deinem iPhone den Vorteil, dass du es nur zu Hause machen kannst. Oder so. Nein, keine Ahnung. Es ist halt so ein Personal Assistant. Lautsprecher-Device. Ich fand das, also ist interessant. Ich weiß nicht wirklich, ob ich dafür einen Anwendungsfall hätte. Aber wenn ich so einer der Menschen wäre mit einem dedizierten Wohnzimmer, wo ein Fernseher drin steht und man sich irgendwie regelmäßig drin aufhält, dann könnte ich es mir schon fast vorstellen. Aber irgendwie ist das auch komisch. Ich habe mich gerade gefragt, ob das einfach die Dialoge mitschreiben kann. Das wäre ja manchmal ganz lustig. Ja, das ist ja die Befürchtung der Datenschützer, dass du dir jetzt eben da so eine Riesenwanze ins Wohnzimmer stellst. Ja, aber also, warum brauche ich jetzt Siri nicht mobile? Ja, gute Frage. Naja, gut. Also ja, ist bestimmt ganz interessant. Ich benutze Siri nicht so oft, dass ich das jetzt unbedingt dauernd brauche. Mhm. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar ein Punkt, dass ich mir das dann dahinstellen würde, damit ich nicht mein Handy-Siri immer anmachen muss. Aber spannend. Spannend. Kann man dann auch Amazon-Bestellungen machen? Ich würde mal davon ausgehen. Ja. Ein kurzes Update für die Hörer, die das ja die Geräuschkulisse hoffentlich nicht hören, weil unsere Mikrofone gut abstimmen. Die Trampolinspringer sind immer noch zugange. Ja. Ja. zugange ist auch gerade die sogenannte Rosetta-Mission von der ESA. Für alle, die das nicht so verfolgen, es gibt schon ein Weilchen dieses Raumfahrtgerät, das durch die Gegend fliegt, mit Ziel, einen Kometen zu treffen, dort auch tatsächlich eine Landevorrichtung abzusetzen. Und das ist soweit jetzt alles passiert, bis auf, das ist noch nicht gelandet. Also irgendwie heute Morgen hat sich der Lander von dem eigentlichen Spacecraft quasi gelöst. Und ist im Prozess, auf den Kometen hinabzusinken. Und heute in 2 Stunden, in einer Stunde, ist es dann vermutlich soweit. Die Menschheit wird zum ersten Mal auf einem Kometen landen. Bei Proxy. Ja, darauf habe ich noch gewartet, ja, bevor ich was dazu sage. Ja, schön. Ja. Für alle, die das jetzt hier live hören, die können dann quasi nach der Sendung kommen, direkt umschalten auf ESA TV. Ich weiß genau, was ich gemacht habe, als Rosetta auf dem Kometen gelandet ist damals. Ja, ich finde das schon ganz cool. Ja. Und der wird dann untersucht. Der wird dann untersucht und dann weiß man irgendwie tolle Dinge, unter anderem, ob jetzt da DNA drin ist oder so, und kann sich dann quasi bestätigt sehen, ob jetzt Kometen tatsächlich Leben bringen in Sonnensysteme oder so. Aber es ist ganz interessant, so dass mit der Symbolik hatte die NASA schon früher besser drauf irgendwie. Also wenn ich da das ist ja nicht NASA. Ah, das ist nicht NASA, ESA. ESA. Oder ja, okay, ist egal. Die Raumfahrtinstitutionen dieser Welt hatten das mit dem, weiß ich nicht, Curiosity ist gelandet, aber dann passierte nichts. Ja. Außer man hat Bilder gesehen irgendwie. Ja. So ein kleines Event müsste da sein. Ein kleines Event? Ja. Irgendwas Lustiges passieren. Was meinst du mit Bild, ein Bild auf den Kometen malen. Oder? Ach so. Also, du möchtest auch noch gleich mehr Entertainment. Ja, oder irgendwas, wo man Verschwörungstheorien dann spinnen kann, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Wie bei der Mondlandung. Ja, das ist doch immer der Fall. Ja, es interessiert irgendwie nicht. So. Ja. Naja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir neue Erkenntnisse über Kometen. Genau. Und über das Weltall. Ja. An sich. Ja. Wo wir jetzt schon wieder beim Konsum wären. Ja. Ich bin gerade verwirrt, weil im Chat gesagt wird, die Musik macht einen auf Dauer etwas kirre. Und ich weiß nicht genau, um welche Musik es geht. Also bei uns läuft eigentlich keine Musik. So. Aber vielleicht geht es um was anderes. Ist es auch das Amazon Echo. Ja. Oder vielleicht geht es auch um den Livestream und da ist Musik. Das würde mich wundern. Sollte nicht sein. Okay. Egal. Lass uns zum Konsum kommen. Wir haben diese Woche zwei Spiele, die lang erwartet und die lang erwartet sind, auf dem iPhone gelandet sind. Ja. Teilweise sogar früher als gedacht. Letzte Woche schon angesprochen, The Sailor's Dream von Simogo, die neue App, hast du es gespielt? Ich habe es angespielt. Wie weit denn? Ja, ich bin durch. Was heißt wie weit? Das ist schwierig, weil also ich habe eins von diesen Liedern irgendwie gefunden. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Spiel, für das man sich sehr viel Zeit nehmen muss und für das man den Kopf frei haben muss. Und das war beides nicht so der Fall bei mir. Hast du die Gegend schon dir angeguckt oder? Ja, ich bin so ein bisschen. Ich habe das alles erkundet. Also es findet auf einem Ozean statt quasi das Spiel. Und durch Wischen kann man sich so verschiedene Locations aussuchen, zu denen man dann segeln kann. Also da ist dann irgendwie so ein Leuchtturm oder irgendwie eine andere Insel mit irgendwas drauf. Oder eine Flasche mit einer Botschaft, zu der man hinsegeln kann. Und da habe ich habe das schon ein bisschen angeguckt und dann auch so den Leuchtturm so ein bisschen erkundet. Da kann man eben sich dann auch durch Wischen fortbewegen. Es hat so was von einem Text-Adventure, vom Infocom Text-Adventure, nur dass man halt nicht Go North eintippt, sondern nach oben swipe sozusagen. aber es ist sehr grafisch und Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, ich glaube, es könnte mich fesseln, wenn ich gerade den Nerv dafür habe. Mhm. Also ich hab's mir ja gleich geladen letzte Woche und hab's dann aufgemacht und hab ein bisschen rumgewischt, wie du es gerade erzählt hast, und war dann durch. Na, okay. Nachdem ich ein bisschen rumgewischt hatte. Und grafisch finde ich es sehr schön, wie sie auch die Übergänge gemacht haben und so ein leichtes Parallax da drin. Es gibt auch zwei, drei 3D-Szenen, die aber gar nicht so als 3D auffallen. Und du wischst dich da so durch die Räume und kannst in den was ich krass fand, die Räume sind hübsch, aber ich fand nicht wahnsinnig viel drin zu entdecken. Also so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte mich jetzt in diesem Raum länger aufhalten und mir einfach angucken, ob da noch irgendwas ist und so. Es ist halt im Wesentlichen, hast du immer die Wahl zwischen ein leerer Raum oder ein Raum mit einem Ding drin. Ja, so. Und das Ding, das sind dann meistens so Sachen, wo du draufdrücken kannst und dann macht's bing oder bang oder ja. Bong. Oder du kriegst halt so zwei Absätze Text. Genau, und dann die Texte waren mir dann wieder zu lang. Hm. Ich habe die durchgelesen und ungefähr so verstanden, worum es geht. Da hatte ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt zu wenig Mühe gegeben habe mit meinem Englisch. Hm. Es gibt halt ein paar Protagonisten, die machen gewisse Dinge. Und man kann diese Texte dann auch im Kopf so zusammenpuzzeln, weil die werden außer der Reihe erzählt. Ja. Mir waren diese Textblöcke schon wieder zu lang. Hm. Am Stück. Es ist eine schöne Welt, aber ich muss sagen, im Ganzen war ich dann doch ziemlich enttäuscht von dem Teil. Verstehe. Weil die Welt eben nicht reich genug ist, um sich länger drin aufzuhalten. Hm. Ich finde, die Diskussion, ist das ein Spiel oder nicht, jetzt irrelevant eigentlich dafür, für mein Erlebnis. Ja, definitiv. Sondern was ich wirklich, ich kann mir genau das, was sie gemacht haben, toller vorstellen, wenn ich wirklich dieses Bedürfnis hätte, mich in dieser Welt länger aufzuhalten. So wie ich das bei Journey hatte. Hm. Also Journey funktioniert für mich auch komplett ohne das Spiel drumherum, was da ist. Einfach in dieser Sandwüste sein, da ein bisschen durchfliegen und so, macht mir Spaß. Aber da, wenn ich alles gesehen habe, habe ich alles gesehen. Und es war, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Die Geschichte hat jetzt mich auch nicht so gerissen, dass ich wissen wollte, was ist da genau passiert. Hm. Es gibt ein paar Elemente, die von der Zeit abhängen. Ähnlich wie bei, jetzt ist gerade entfallen, Sword and Sorcery. Ja, ja. Also da, bei Sword and Sorcery war es so, bei Vollmond, also wenn das in der richtigen Welt ist, Vollmond ist in dem Spiel Vollmond. Wobei sowas finde ich super anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keinen Nerv für. Weil, also mich regt auch in Destiny tierisch auf, dass es diesen einen Händler gibt, der nur am Wochenende da ist. Und am Wochenende ist halt genau der Zeitpunkt, wo ich nie Destiny spielen kann. So. Ich finde das Element sehr faszinierend, aber ja, es bringt eigentlich zu wenig. Hm. Obwohl, es würde nicht zu wenig bringen. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, es gibt, am Montag gibt's wieder was Neues und am Dienstag und am Mittwoch. Ja. Wenn ich das Gefühl hätte, in der Welt gibt's noch so viel, warum ich da wieder zurückkehren möchte, dann würde mich das nicht so stören. Ja. Und ich finde, es ist eine vertane Chance. Und was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass jetzt so diese Diskussion über das Spiel auf dieses, ja, aber es ist ja ein Spiel, aber es hat keine Spielelemente, sich kapriziert. Weil, ja. Ja, es gibt halt auch nicht so gute Spiele, die keine Spiele sind, TM. Ja, also genau diese Sache, so, ach, du hast es bloß nicht verstanden, weil es ist halt, man braucht doch das Spiel nicht. Ich meine, Gun Home fand ich auch toll, ja, weil das war fesselnd. Also wenn ich sowas mache, finde ich, muss die Welt fesselnd genug sein. Ja. Und das war bei mir jetzt persönlich bei Sailor Stream leider nicht der Fall. Und ich habe mir dann im Zuge dessen auch nochmal so ein Let's Play von Yearwalk angeguckt. Ich hatte ja Yearwalk nie selber durchgespielt, weil ich die Rätsel teilweise zu schwierig fand. Ja. Da muss man, glaube ich, auch einiges notieren und damit man das kann. Und wow, ich war weggeblasen, als ich das dann das Ende nochmal gesehen habe. Erstens grafisch, wie sie es gemacht haben, von der Stimmung und auch von der Story, von der Auflösung. Ich finde es zu einfach gedacht, zu sagen, ja, wir sind halt Leute, die Storys erzählen, und dann erzähle ich sie halt relativ dünn. Hm. Also sehr schade, und vor allem hat mich dieses Spiel deswegen so beschäftigt, und deswegen labere ich jetzt, glaube ich, auch schon seit einer Viertelstunde drüber, weil es hätte so gut sein können. Ja. Also da fehlt nicht viel. Das stimmt. Man hätte bloß ein bisschen mehr reinpacken müssen an Story oder an Atmosphäre oder an Entdecken in dem Ich glaube, es hätte vermutlich auch schon viel geholfen, wenn sie einfach mal diesen Text vertont hätten. Ja, das glaube ich auch. Es gibt vertonten Text im Spiel, aber nicht viel. Hm. Allein dieses Lesen, das haut mich immer raus. Ja. Und was ich ganz schlimm finde, ist, bei den Texten geht die Musik aus. Ja. Was so für mich der der Killer ist, was Atmosphäre angeht, weil jetzt muss ich schon den Text lesen, kann nicht mal die nette Musik im Hintergrund, also die Stimmungsmusik, hören. Das fand ich sehr schade. Ja, also das Vertonen hätte was gebracht. Oh, ja, und ein bisschen. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass sie auf die Durchvertonung deshalb verzichten, weil sie Angst haben, dass sie dann zu wenig interaktive Elemente haben und halt das Lesen quasi als interaktives Element sehen. So, und das ist halt irgendwie so ein bisschen eine Sackgasse, glaube ich. Finde ich in Ordnung, aber dafür sind mir die Texte zu lang. Ja. Das liegt sicher auch daran, dass es Englisch ist. Also auf Deutsch wäre es, glaube ich, anders. Ja, ja. Da hätte ich, glaube ich, weniger Probleme. Ja, ist ein bisschen schade. Also ich hatte mir erhofft, dass es irgendwie mehr an meiner Stimmung lag und nicht am Spiel. Aber wenn du auch die Erfahrung so gemacht hast, dass da irgendwie zu wenig Fleisch dran war, dann ist es vielleicht auch so. Also ich hab auch viel jetzt drüber gelesen und es gibt viele Leute, die total begeistert sind davon. Ich glaube, es ist halt mehr möglich in dem Genre. Ja. Ich hätte mir halt erhofft, dass es so ein bisschen so in die Richtung The Room geht. So, weißt du, so, dass es so eine Geschichte erzählt, aber mit Fokus auf Explorability irgendwie so. Weißt du, so. Also gar nicht dieses Puzzle-Element von The Room, sondern halt so das TM-Gefühl. So. Naja, nimm mal Gone Home, da passiert das Puzzle in deinem Kopf. Ja. Indem du die Geschichte zusammenpuzzelst und gewisse Erwartungen hast und die dann vielleicht über den Haufen geworfen werden oder nicht. Ja. Indem du gewisse Annahmen hast und da lohnt es sich halt weiter zu gucken. Werden diese Annahmen bestätigt oder werden die nicht bestätigt? Auf der anderen Seite muss ich sagen, selbst dieses Element brauche ich nicht, wenn es eine Welt ist, in der ich mich gerne bewege, wie im Journey. Ja. Und ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Spielen, die eine narrative Komponente haben, aber keine, die dich nicht führen. Mhm. So. Also, weil ich mir immer dann habe ich das Gefühl, so, ich mache das jetzt falsch. Die Geschichte ist jetzt falsch und ich habe nicht das in der richtigen Reihenfolge geguckt und ich bin irgendwie zu früh links abgebogen, wo ich rechts abbiegen sollte, um die Geschichte so richtig toll zu erfahren. Und ich glaube das dann immer nicht, dass es egal ist, wie ich die Geschichte irgendwie konsumiere, weil es irgendwie, es hat immer das Gefühl von, ich würde jetzt eigentlich gerne an der Hand genommen werden und ich hätte gerne eine Ahnung davon, wo ich hingehen muss. So, und irgendwie da rumlaufen und irgendwie Storyfetzen einsammeln, das fühlt sich immer falsch an für mich. Also das fand ich jetzt weniger ein Problem bei Zelda's Dream, weil die Welt so klein ist, dass du da nichts übersiehst. Tja. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich den Simogo-Touch, die sagen dir ja nicht, du hast nichts übersehen. Ja. Sondern es könnte noch total viel dahinter sein. Und das wird, glaube ich, auch ein Problem. Dadurch, dass es ein Simogo-Spiel ist, weil da immer ganz viel noch versteckt ist, wirken halt die Passagen, auch die interaktiven Elemente als ja Red Herring. Ja. Da ist nichts mehr versteckt. Auch wenn du das Gefühl hast. Und gerade nach sowas wie Year Walk, wo halt echt so ein Ding in dem Spiel drin ist, wo du denkst, das ist, ja, okay, da ist nichts mehr. Hm. Und wenn du da tief genug gräbst, dann ist da halt noch ganz viel. Ja. Ich glaube, da haben sie sich auch selber ein Bein gestellt, was sie so für eigene Erwartungen aufgestellt haben. Wahrscheinlich. Mit dem, was sie machen. Es gibt noch ein nettes Feature, was ich nicht ausprobieren konnte. Ich habe mir bloß erzählen lassen. Man kann die Textpassagen ausdrucken. Ja, das habe ich gesehen. Da ist auch immer ein Ausdruckknopf drunter. Und da kommt dann noch mehr als der Ausdruck, als die Textpassage. Was natürlich total bescheuert ist, weil... wie viele Leute drucken denn bitte Text mit ihrem iPad aus? Ne, ich kann es ja nicht drucken. Ja, eben. Ich habe ja keinen Drucker, der kompatibel ist. Also Simon Flesser von Simogo hat dazu auch geschrieben, er findet den Gedanken total schön, dass durch eine App, die er in den App Store gestellt hat, was Physisches entsteht. Und das finde ich auch toll. Na, ich könnte mir das super vorstellen, dass die dann so eine Papierfliegeranleitung gemacht haben. Das fände ich süß. Aber leider haben halt zu wenig Leute Drucker, mit denen sie es drucken können. Gut. Ach ja, The Sailor's Dream von Simogo gibt's im App Store. Guckt euch das mal an, wenn ihr irgendwie Simogo-Fans seid. Ist, glaube ich, so die Ansage, oder? Nein. Selbst dann nicht? Nein, nein, darum, es geht nicht darum, ob ihr Simogo-Fans seid, weil die anderen Apps sind ganz anders. Also Device 6 ist anders und Yearwalk ist anders und die untereinander sind auch sehr unterschiedlich. Am genialsten finde ich Yearwalk, obwohl ich es nicht durchgespielt habe und Device 6 habe ich durchgespielt. Wobei ich aber schon den Eindruck habe, dass Sailor Stream eine Mischung aus Device 6 und Yearwalk ist. Halt keine gute, aber eine Mischung. Weiß ich nicht, kann sein. Es ist weniger Text als Device 6 und mehr Text als Yearwalk. Das schon. Ansonsten schwierig. Also, das hat eigentlich weniger damit zu tun, ob ihr Fans von Simogo seid, sondern ob ihr auch so eine kleine Erfahrung wertzuschätzen wisst, wo man sich vielleicht ein paar Minuten drin verlieren kann. Man sollte halt nicht zu viele Erwartungen haben, dann wird man, glaube ich, positiv überrascht. Also Viertelstunde oder so. Oder mehr. Naja, Viertelstunde, wenn du das Grundspiel spielst und 7 Tage, wenn du die Zeitelemente mitnimmst. Ah, okay, I got it. Ja. Ja. Ich verstehe. Nun ja, soviel zu The Sailor Stream. Die andere große Erwartung galt bis heute Monument Valley. Wie heißt das, die Erweiterung? Schon wieder vergessen. Irgendwas mit Lost. Lost Shores? Ja, ich glaube, Lost Shores. Ja. Ja, lang angekündigt, dass es weitere Levels. Forgotten Shores. Forgotten Shores. Forgotten. Ja, Forgotten Shores. Lange angekündigt, dass es weitere Level geben wird. Mhm. War auch die Enttäuschung groß, als das letzte Update kam und dann stand da iOS 6, iOS 6 Plus Support. Mhm. man kriegt die für 2 Euro, glaube ich. Ja, in-app. In-app. Ich habe erst ein Level davon gespielt und bin ziemlich begeistert. Okay. Und zwar gar nicht so puzzle-technisch, aber es passiert unglaublich viel. Und schöne Dramaturgie bis jetzt. Oh. Sogar storytechnisch würde ich sagen, der Teil war sehr, sehr schön. Okay. Weil es ein paar Puzzlestücke noch reinbringt zu dem, was bislang da war. Okay. Fast ein bisschen dramatisch. Wie gesagt, der Puzzleteil ist eher sehr reduziert an der Stelle. Ist aber natürlich jetzt das erste Level, das ist ja immer so eine Art Einsteigerding. Lustigerweise muss ich sagen, ich war total froh, dass der reduziert war. Ich wollte einfach noch ein bisschen, was passiert jetzt noch? VROAI. Und ich hoffe, dass es gar nicht so krass puzzle-technisch weitergeht, weil das interessiert mich an Monument Valley gar nicht so. Ja. Zur Story drumherum, die Kapitel, die jetzt dazukommen, finden vor dem letzten Kapitel, glaube ich, statt. Okay. In der Story. Ja, also es sind 8 neue Kapitel und da hat man dann ein bisschen wieder was zu tun in dieser. Genau, und freischalten kann man die nach so einem Baumprinzip. Mhm. Wenn ich das erste habe, kann ich 2, 3 oder 4 spielen. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht genau, warum sie es gemacht haben. Ich musste natürlich dann mit Kapitel 2 weitermachen. Ja. Da kommt das, was du gerade eben gesagt hast, mit dem außer der Reihe spielen, sich ganz unwohl fühlen. Ja. Das ging ja auch bei Spielbüchern früher immer so. Ja. Deswegen mag ich auch Choose Your Own Adventure Bücher eigentlich gar nicht so sehr, weil ich da auch immer das Gefühl habe, was zu verpassen. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich darf jetzt eigentlich nicht den Weg gehen, weil ich den anderen nicht gesehen und ja. Nun ja, es sei euch empfohlen. Also für mich hat es sich schon gelohnt für das eine Kapitel. Ja, ich meine, für 2 Dollar kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Ja. Ja. Und wenn man eh schon die 4 Dollar in Monument Valley investiert hat, dann wird man das sicher auch gerne nochmal tun in die Erweiterung. Genau. Und es kommt ja wahrscheinlich nicht so schnell was Neues auf iOS nach, weil die ja wohl hauptsächlich an diesem 3D-Ding sitzen. Ah, die machen 3D-Ding. Also das ist jetzt meine Vermutung, dass da nicht so schnell was nachkommt für iOS. Vielleicht machen sie auch parallel was. Ja, sie machen doch für dieses 3D-Handy. Wie heißt es denn? Für dieses Oculus Reinklapp-Ding. Oculus-Handy. Ja. Genau. Ja, Ja, spannend. So, das war's dann wohl auch wieder. Ja, diese Woche kurze Folge, aber so ist das manchmal. Ich muss noch ankündigen, dass es nächste Woche keine neue Folge gibt. Genau. Weil wir sind in Augsburg und halten einen Vortrag über uns oder so, eitel wie wir sind. Und deswegen können wir da wahrscheinlich nächste Woche nicht podcasten. Aber da drauf sind wir wieder verfügbar. Und dann müssen wir auch schon langsam uns darum kümmern, irgendwie die Weihnachtstermine zu planen. Aber erstmal nächste Woche keine Fanboys, dann darauf wieder Fanboys. So. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann eine schöne Restwoche und entlasse euch mit einem Rausschmeißer in die Nacht. Tschüss. Tschüss.